auf dich. Schieb alles beiseite, irgendwie wird es schon gehen. Irgendwie wird es schon gehen. Darüber denken, das ist doch scheißegal. Wende dich nur denen zu, die dir wichtig sind. Öffne Türen, die für viele verschlossen bleiben. Du bist der, der den Weg bestellt. Der den Weg bestimmt. Du bist der den Weg bestimmt. Ich mach mir den Weg frei und ich zähl mich auf. An allem vorbei, ich gebe niemals auf. Und was mir im Weg steht, das wird überrannt. Ich beachte es einfach nicht, bin völlig außer Rand und Band. Ich will noch mehr, nichts ist mir zu gemein. Diese Zeit ist einfach geil. Jeder beschissene Tag. Niemand redet mir mehr in mein Leben hinein. Bringt mich von irgendwas ab, wenn die Richtung steht. Wenn die Richtung steht. Oh, oh, oh, oh. Wenn die Richtung steht. Ich auf, an allem vorbei, ich gebe niemals auf. Und was mir nicht steht, ist überrannt. Ich beachte es einfach nicht, wenn ich außer Rand und Band. Steht hier offen, geh einfach los. Dreh dich nicht um, bleib stehen. Nimm keine Rücksicht, niemand nimmt sie auf dich. Schieb alles beiseite, irgendwie wird es schon gehen. Irgendwie wird es schon gehen. Ich mach dir den Weg frei und ich will mich auf. An allem vorbei, ich gebe niemals auf. Und was mir im Weg steht, das wird überrannt. Ich beachte es einfach nicht, bin völlig außer Rand und Band. Ich mach dir den Weg frei. Ich stell mich auf, an allem vorbei. Ich gebe niemals auf. Und was mir nicht steht, das wird überrannt. Ich beachte es einfach nicht, völlig außer Rand und Band. Ich mach mir den Weg frei, ich stell mich auf. Ich mach mir den Weg frei. Ich mach den Weg frei, wir sind nicht auf. Ich mach den Weg frei, ich gebe niemals auf. Ich mach mir den Weg frei. Ich mach mir den Weg frei. Ich mach mir den Weg frei. Ich gebe niemals auf. Überschau.